Hadith 770, Ibn Umar radiallahu alaihi erzählte, dass ein Mann zum Propheten Muhammad kam und er sagte ihm, ich werde betrogen beim Handel, das wird, wenn ich kaufe und verkaufe. Der Prophet sagte, wenn du handelst, dann sag la khilaba, sag kein Betrug, kein Betrug. Das Hadith bei Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum, hier gibt es einen Beweis für die Wahl, wenn man das Gefühl hat, dass man betrogen worden ist in Kauf und Verkauf. Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Manche sagen, das geht nicht. Oder die meisten sagen, das geht nicht. Solange du Kauf und Verkauf gemacht hast, dann ist es auch abgeschlossen. Sie sagen doch, wie Imam Ahmed, Imam Malik, die sagen doch, wenn man betrogen wird, das wurde, und das ist scheinbar, das ist klar zu belegen, dann darf man. Hier sagen die Gelehrten, die sagen, man darf das nicht zurück oder rückgängig machen oder zurückgeben, was man die Ware zurückgeben, was man gekauft hat, sagen ja, weil die Person, die den Propheten zusammen gefragt hat, der war eine Person, die sozusagen psychisch nicht in Ordnung war. Deshalb hat der Prophet Muhammad ihm sowas gesagt. Aber Barakallahu fikum, das Hadith ist klar, dass er ihm gesagt hat, ich wurde betrogen oder ich werde betrogen. Der Prophet sagte ihm, es gibt kein, ihr dürft kein sozusagen Betrug haben im Kauf und Verkauf. Eigentlich, das ist in Ordnung in unserer Religion, wenn man das Gefühl hat, dass man betrogen worden ist, dass man mit dem Verkäufer spricht und dass man eine Lösung findet. Und wenn dieser Betrug so groß ist, dann darf man hier auch das rückgängig machen, weil im Hadith steht eigentlich, dass diese Person betrogen worden ist. Deshalb kam er zum Propheten Muhammad sallam. Und in der Überlieferung bei Al-Bayhaqi und Dar-Qutni, der Prophet sagte ihm, du hast dann die Wahl, in jeder Ware, was du kaufst, 3 Tage. Wenn du nach 3 Tagen zufrieden bist, dann behalt deine Ware. Und wenn du aber unzufrieden bist, dann kannst du das zurückgeben. Das ist in Ordnung. Wenn man natürlich, dann muss man aber hier definieren. Weiß der Verkäufer, dass die Ware nicht in Ordnung ist, oder weiß er nicht? Wenn er nicht weiß, dann kann man nicht sagen, du musst das zurücknehmen. Aber wenn er weiß, dann ist das Betrug. Und wenn das Betrug ist, dann ist er auch, dann wird er bestraft von einem Richter, weil er betrogen hat. Deshalb, wir müssen hier verstehen, was damit gemeint wird. Hier die Person hat was anderes gemeint. Ich kaufe und verkaufe und dann habe ich das Gefühl, dass ich nicht verdient habe oder ich habe mehr gezahlt, als was die Ware ist. Und deshalb fühlt er sich betrogen. Dann kann er hier dem Verkäufer sagen, nein, Allah Ta'ala A'la wa A'la. باب الربا الربا مكسور الراء مقصور من ربا يغبو ويقال الرماء بالميم والمد بمعناه والربيح بضم الراء فالتخفيف وهو الزيادة ومنه قوله تعالى اهتزت وربت ويطلق الربا على كل بيع محرم وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في التفصيل والأحاديث في النهي عنه وذم فاعله ومن أعانه كثيرة جدا، ووردت بلعنه ومنها. عن جابر ابن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. بارك الله فيكم. الربا، كلمة ربا، الربا من الزيادة، من الزيادة، الربا من الزيادة. الله سبحانه وتعالى يقول في الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الأرض لما ينزل عليها المطر الزرع الذي فيها يكبر، والزيادة هذه تسمى ربا. والله سبحانه وتعالى كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا تصدق العبد بصدقة فإن الله سبحانه وتعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه. الفلو هو المهر الصغير، كما تربيه كذلك تكبر الصدقة عند الله سبحانه وتعالى. يربي الصدقات، أي أن الله سبحانه وتعالى يزيدها ويبارك فيها. أما الربا هنا فهو الربا المحرم، الربا المحرم الذي يكون، والربا نوعان، الربا نوعان: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة وربا الفضل. النسيئة أن الإنسان مثلا يعطي الآخر 100 ويقول له تعطيني فيما بعد أو ترجعها لي 110 أو 101 أو 150، هذا يسمى ربا نسيئة. وأما ربا الفضل فهو الشيء بالشيء، الشيء بالشيء مع زيادة أو نقصان، هذا يسمى ربا الفضل، اللي هو يعطي شيء بشيء ويفضل أكثر منه أو أقل منه. فهناك من الصحابة مثل ابن عباس وجماعة قالوا الربا فقط هو ربا نسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، وقالوا ربا الفضل غير موجود. ولكن بارك الله فيكم الربا موجود بهذا وهذا، ستأتي الأدلة على ذلك. أقول أجمعت أمة الإسلام على تحريم الربا، وكذلك يا أخوة الربا محرم عند اليهود وعند النصارى، وكذلك الربا يقول عنه الاقتصاديون اليوم أنه السرقة البيضاء أو السرقة في المعلنة، يعني أنت تسرق في مالك وأنت تضحك ويعلن لك هذا الأمر. فسبحان الله، الأحاديث فيه كثيرة جدا والآيات كذلك. يكفي أن الله سبحانه وتعالى يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا، نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الربا، فإن لم تفعلوا، يعني إذا ما فعلوا ذلك، فأذنوا أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله الربا. وما ظهر الربا في قوم إلا، أو في ما ظهر الربا في قوم إلا وسلط الله عليهم الجنون وأمراضا لم تكن في أسلافه. فالربا ممحقة لكل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال جابر رضي الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، انتبه، الآكل المنتفع به، وموكله الذي يعطيه، يعني الذي يعطي والذي يأخذ. يعني بعض الناس يقول لك تعطي ما يجوز، أما تأخذ، عفوا، تعطي ربا يجوز، أما تأخذ ما يجوز. وهذا كله ملعون صاحبه. وكاتبه الذي يكتب بينهم العقد، وشاهديه اللي يشهدان على العقد، هم سواء، يعني هم سواء في الحرمة وفي اللعن والعياذ بالله. بارك الله فيكم. كابيتل فون الربا فون بوخر ودفت دي لوتا هويت ومران فيرو اشتريشن سنزن منن الربا دم اغادشن كومت فون جروسا مخن فميغن فميغن ودميع مخن. الله سبحانه وتعالى bezüglich der Erde, wenn es Regen kommt, dann die Pflanzen, die werden größer, wachsen die. Und etwas, was wächst, heißt das Yerbu. Das wird größer und mehr. Deshalb Arriba ist etwas, was größer wird, sprachlich jetzt. Aber Arriba, Wucher, wird natürlich in Geld und Vermögen hier definiert. Und das ist, dass man durch Verkäufe oder durch Verträge, die mit Wucher zu tun haben, Kredite mit Wucher zu tun haben, das Vermögen vermehrt. Und das ist Haram in unserer Religion. Wucher und Zinsen sind Haram mit Konsens der Nation. Und wenn ich sage Konsens der Nation, das heißt, es gibt keinen einzigen Gelehrten in der ganzen islamischen Geschichte, der behauptet hat, dass Riba erlaubt wäre. Kein einziger. Alle sagen, Wucher ist haram. Alle sagen, diese Kredite mit Zinsen und so was sind haram. Und dafür gibt es Beweise. Riba, es gibt zwei Arten von Riba. Riba al-Nasi'a und Riba al-Fadl. Riba al-Nasi'a, das ist ein Kredit. Man gibt dem anderen einen Kredit und der andere muss das zurückzahlen mit mehr, als was er bekommen hat. Du hast jemanden 100 Euro gegeben, der zahlt dir das zurück 200 oder 110 oder 101. Das ist Riba al-Nasi'a. Das andere heißt Riba al-Fadl. Das ist, wenn man etwas gegen etwas anderes tauscht, von dem gleichen Sorte, mit mehr oder weniger. Du gibst jemandem Gold und der gibt dir Gold. Aber du gibst ihm 10 Gramm Gold, der gibt dir 20 Gramm. Weil du sagst, mein Gold ist besser. Das ist Riba auch. Das ist auch Riba. Das heißt Riba al-Fadl. Auf jeden Fall, die Beweise sind klar. Es gibt manche Gelehrten, die gesagt haben, Riba ist nur bei al-Nasi'a, das wird bei Krediten und so was, bei den anderen nicht. Aber eigentlich die Hadithe und die Ayat sind was anderes. Es ist genug, dass man beweist, dass Ar-Riba verboten ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute gewarnt hat, die Ar-Riba nicht verlassen haben, indem er gesagt hat, wenn ihr Ar-Riba nicht verlässt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala euch den Krieg erklären. Und der Prophet auch euch den Krieg erklären. Denk mal, du kämpfst gegen Allah und seinen Propheten mit Wucher und mit Zinsen. Erstens. Zweitens, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn ein Volk mit Wucher und Zinsen handelt, dann wird Allah diesem Volk Krankheiten schicken, die sie nicht gehabt haben. Deshalb sollte man aufpassen. Hadith 771. Jabir Radwallah alayhi sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. verdammte derjenige, der Riba nimmt, und derjenige, der den Vertrag schreibt und die beiden Zeugen. Und er sagte, die sind alle gleich. Das ist bei Muslim. Und bei Al-Bukhari gibt es auch die gleiche Überlieferung von Abi Juhayfa. Pass auf. Verdammt ist derjenige. Was wird verdammt? Das wird der Prophet hat Bittgebet gegen diese Leute gemacht, dass sie von der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ausgeschlossen werden. der Prophet, der als Barmherzigkeit für die Leute gesandt worden ist, nicht nur für die Menschen, sondern auch für alle Welten, der bittet Allah darum, dass diese Leute keine Barmherzigkeit bekommen, dass sie von der Barmherzigkeit Allahs ausgeschlossen werden, weil sie Arriba nehmen und geben und weil sie etwas Schlimmes gemacht haben. Übrigens, Arriba, Wuchar, ist nicht nur bei uns Muslimen verboten. Auch bei den Juden ist das verboten. Auch bei den Christen ist das verboten. Und noch dazu, die Wirtschaftsexperten, die sagen, wenn sie über Zinsen und Wuchern sprechen, die sagen, das ist die helle Abzockerei. Das bedeutet, die Leute nehmen dir dein Vermögen weg und du bist froh. Die sagen selber, weil wenn du etwas zahlst, du nimmst etwas von der Bank und dann musst du das doppelt zurückgeben. Warum? Was haben die dafür? Die machen Gewinne 100% und die geben dir am Ende 7%. Oder am Ende auch zahlst du ihnen noch 7% dazu. Du gibst ihnen dein Geld und du zahlst 7% und du bist sozusagen froh und die zocken dich ab. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber das Hadith ist hier gefährlich. Derjenige, der gibt und nimmt, derjenige, der schreibt, der Vertrag macht, abschließt und die beiden Zeugen. Alle sind gleich. Und jeder, der ihnen hilft, deshalb sollte man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und aufpassen, wal'iyadu billah. Und Ibn Mas'ud, radwallah alayhi, Ibn Mas'ud, al-Hadith 772, وهو الأخير لهذا اليوم بإذن تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه وهو كذلك في صحيح الجامع في هذا الحديث دليل على أن الربا يطلق على الفعل المحرم وأن لم يكن ليس من أبواب الربا مثل أرض الربا عرض المسلم يا لطيف أقل شيء في الربا مثل أن ينكح الرجل أمه فكيف بكثيره درت لك حديث وهويته عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه erzählte von unserem Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم dass er sagte الربا وخر oder Zinsen besteht aus 73 Arten oder Türen sozusagen. Bab bedeutet Kapitel oder Arten. Das niedrigste davon ist, als ob man mit der eigenen Mutter Geschlechtsverkehr hätte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Mit der eigenen Mutter. Und das Größte von Riba ist die Würde und Ehre eines Moslems. Das bedeutet, die größte Art von Riba ist, dass man hinter einem Moslem schlecht redet und kritisiert seine Würde und seine Ehre. Oder dass man von ihm schlecht redet, Riba sozusagen. Das Hadith ist bei Ibn Majah und bei Al-Hakim. Und das ist sahih. Subhanallah. Das heißt, Wucher oder Zinsen, die sind wie 73 Stufen. Die niedrigste Stufe ist, als ob eine Person mit der eigenen Mutter Geschlechtsverkehr hätte. Klar, man darf nicht mit der eigenen Mutter Geschlechtsverkehr haben. Dass die Mutter ist. Wie schrecklich und schlimm das. Wie schrecklich und schlimm ist das, wenn man sowas hört. Das ist sozusagen das Niedrigste von Reda. Was ist dann mit der Stufe von Reda 73? Die höchste. Die höchste, das ist so schrecklich, aber in Haram, wenn wir vergleichen, das ist, dass man hinter dem Rücken eines Muslims schlecht redet, ist so schlimm wie die höchste Art von Riba. Obwohl zum Beispiel jetzt Reden von einem Muslim hat nicht mit Geld und Vermögen zu tun. Weil Riba, normalerweise das hat mit Geld und Vermögen zu tun. Aber das ist Vergleich hier in diesem Hadith, da muss man aufpassen. In einer anderen Überlieferung, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Dirhamun min al-Riba, ashaddu inda Allah min 36 zanyah. Eine Münze von Wucher zu nehmen, von Zinsen, ist schlimmer bei Allah als 36 Mal Unzucht zu begehen. 36 Mal Sinna zu begehen, eine Münze von Riba, ist schlimmer. Es gibt in einer anderen Überlieferung, eine davon, eine Unzucht in Kaaba. Denkt man, in Kaaba, eine Person begeht Unzucht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sagen. Deshalb, Riba ist sehr schlimm. Da muss man aufpassen, dass man kein Riba, kein Zinsen, kein Kredit nimmt und kein Kredit gibt mit Zinsen. Wenn man einen Kredit nimmt oder gibt, und dann nimmt man keinen Zinsen dafür, sagt man Darlehen ohne Zinsen, dann ist es kein Problem. Aber la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Und komischerweise, bei Muslimen heute ist das so einfach geworden. Übrigens in den muslimischen Ländern, die meisten Banken, die sind so mit Riba. Und lasst euch nicht täuschen, ne? Islamische Bank, Islamic Banking. Lasst euch nicht täuschen. Das ist nur Täuschung. Diese Leute, die lachen uns aus. Die sagen, naja, wir schreiben ihnen Islamic. Das ist weder Islamic noch Islamisch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Auf jeden Fall. Wir stoppen hier. Das nächste Mal machen wir weiter, inshallah, Hadith 773. Aber das nächste Mal, wir entscheiden, inshallah, am Donnerstag, ob wir eine Pause von 2 Wochen machen oder nicht, weil wir in den nächsten 2 Wochen sozusagen in verschiedenen Städten sind, barakallahu fikum, und ich denke, ich bin die ganze Zeit nicht da. Auch die Brüder, viele werden verreisen. Deshalb, ich weiß nicht jetzt, ob das geeignet ist, dass wir weiter den Unterricht machen. Herr, inshallah. Wir haben ein Seminar am 25. bis 27. in Elsdorf, Bidni Ta'ala. Unser Winterseminar wird Bidni Ta'ala oder Herbstseminar, Winter. Winterseminar wird von 25. bis 27. in Elsdorf sein. Und inshallah, in diesen 2-3 Tagen werdet ihr die Werbung für das Seminar bekommen. Na? Wiederholt letztes Mal, Es gibt hier eine Bedingung. فهمت؟ يعني مثلا تقول لك اشتري هذا القلم مني بس اذا طلع القلم خربان فطلع القلم خربان انا رجع لي القلم فانا ببيعك القلم انت تروح تسربه وتشوفه خربان فترجعه فهمت؟ وهذيك مع الملكن تبع الكو هو انه الكو الاويتر تبعه بيكون فايق فهو يبيعها والتاني بيظن انه دائما الاويتر فول، فبعدين يعرف انه كان مثل بتروك، فثلاث ايام ياخذها عنده وبعدين اذا ما صار يرجعها، ويرجع معها يرجع معها شيء اللي استخدم. بارك الله فيكم. دي فراغة اسمت سيجلش ein Hadith, was wir voriges Mal erklärt haben, und zwar auch nicht voriges Mal, denke ich. Kam es haben, nach Dina, aber akzer, akzer. Ha? Akzer. Auf jeden Fall, barakallahu fikum. Das war bezüglich, wenn man eine Kuh, wenn man eine Kuh oder ein Schaf verkauft hat, wenn man eine Kuh oder Schaf verkauft hat und dann das bleibt bei dem anderen, und wenn er findet, dass dies nicht so ist, dass eine Person verkauft eine Kuh oder eine Schaf oder ein Schaf und die Euter ist voll Milch. Der Käufer denkt, dass diese Kuh oder dieses Schaf immer so viel Milch hat. Aber nach zwei, drei Tagen merkt der Käufer, dass das Sache nicht so ist. Deshalb, er gibt das zurück und dazu Sa'an min Tamar. Dazu eine Maßeinheit von Tamar, von Datteln. Der sagt, ist das auch das Gleiche hier? Ja, das ist auch das Gleiche ungefähr. Weil die Person hier wie betrogen worden ist. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallam, لا تصروا الإبل والغنم. Also, wenn du eine Kuh verkaufen willst, oder ein Kamelstute, oder ein Schaf wegen Milch, wegen Melken, dann darfst du das erst, dann darfst du nicht Euter voll lassen. Damit der Käufer denkt, dass das viel Milch hat. Das ist der Sinn in diesem Zusammenhang, war glaube ich. Na, wollt ihr fragen? طيب بارك الله فيكم جزاك الله خيرا تقول الله سبحانه وتعالى وفنيا فنوى شعنيما والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرة سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. Die Brüder und Schwestern im Internet, ich weiß nicht, ob ich wieder komme. Ich weiß nicht. Ob ich wiederkomme. Aber es kann sein. In so eine Stunde oder anderthalb Stunden. Dann schaut rein. Okay, dann kannst du den Raum. Wenn ich rausgehe, dann machst du den Raum zu, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.